alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden heute unsere wunderbare Unterrichtsreihe fortsetzen, indem wir als Muslime unsere Religion lernen, an was wir Muslime glauben, wie wir glauben, denn es ist von äußerster Wichtigkeit, und ich betone das immer wieder, dass ein Muslim seinen Glauben kennt. Ansonsten kann es passieren, wenn er keinen richtigen Glauben hat, dass er zu einem der, was gehört? Der Sekten, die leider sich im Islam auch verbreitet haben. Und der richtige Glaube ist das Entscheidende dafür, ob jemand in das Paradies kommt oder nicht. Sagt man, gibt es Leute, die sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, und sie beten, und sie fasten, und sie pilgern, und sie bezahlen ihre Zakat, und trotzdem sind sie im Höllenfeuer? Ey Wallah, höre die Worte deines Propheten und meines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, Sataftariqu ummati ala 73 millah. Meine Ummah, das bedeutet, sie sind alle was? Muslime. Meine Ummah wird sich in 73 Gruppen teilen. Kulluhum finnar. Alle Gruppen sind im Höllenfeuer. Und passt auf, das ist eine Ausdrucksweise im Arabischen. Wir kennen das von Surah Al-Asr. Wal-Asr, innal insan, lafi, khusr. Wal-Asr, innal insan, lafi, khusr. Wahrlich, alle Menschen sind im Verlust. Allgemeine Aussage. Jetzt kommt aber was? Illa. Die Ausnahme. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte das auch. Alle sind im Höllenfeuer. Illa milla wahida. Außer eine einzige Gruppe. Und die Sahaba radiallahu anhum, weil sie schlau waren und weil sie gelernt haben, haben sie nicht nach den 72 Gruppen gefragt, die im Höllenfeuer sind, sondern sie haben nach der erretteten Gruppe gefragt. Subhanallah al-Azim. Ma hiya ya Rasulallah. Welche ist sie, o Gesandter Allahs? Er sagte, ma ana alayhi wa ashabi. Auf der ich mich und meine Gefährten befinde. Aber Subhanallah al-Azim, wenn du heute zu den Leuten kommst, mit dieser Religion vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Sahaba radiallahu anhum, bist du ein fremder Antwort? Ja. Achim. Du bist doch Muslim. Du musst richtig an Allah glauben. Achi, du bist Muslim. Du musst beten. Ah, der zwingt mich und der sagt mir jenes und er macht die Religion so schwer. Subhanallah. Wer hat gesagt, du musst beten? Allah oder ich? Wer hat gesagt, du musst beten? Hä? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was sagt er zu dir? Du machst mir die Religion so schwer, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sage und schreibe 86 Mal im Koran sagt, bete. Das heißt, er hat 86 Mal diese Eier übersprungen. Wo ist diese Eier? Die ist da, die ist im Koran. 86 Mal ist sie erwähnt. Warum? Damit du auch beten musst, damit du verstehst, welche Gewaltigkeit das bei Allah subhanahu wa ta'ala deinem und meinem Herrn hat. Aber subhanallah, wenn du den Leuten heute sagst, du musst beten, ansonsten kann es passieren, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich im Höllenfeuer bestraft. Dann sagen sie sofort, schau mal, wie extremistisch der ist. Allahu Akbar. Allah sagt im Koran, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Allah, er hat uns ein Zukunftsbild ausgemacht, was die Paradiesbewohner, die Höllenbewohner befragen werden. Und wallahi, eine Sache ist komisch, liebe Geschwister. Gibt es viele Leute, die zu einem Wahrsager gehen? Antwort? Ja. Was wollen sie von dem Wahrsager? Was wollen sie erfahren? Sachen, die in der Zukunft passieren. Subhanallah al-Azim. Ist der Koran nicht voll über Sachen, die in der Zukunft passieren? Aber sie glauben einem Scharlatan, der niemals gelernt hat, was Allahs Worte sind. Und sie lassen was? Die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Hier ein Zukunftsbild für die Leute, die den Wahrsager lieben. Vergisst ihn. Wal'iyadu billah. Das ist einer, der sich so vor den Menschen stellt, als ob er Wissen über die Zukunft hat. Wallahi, dieser Ärmste weiß nicht mal, wann er selber sterben wird. Wie kann er anderen Leuten helfen? Das ist einer, der mit den Djinn zusammenarbeitet. Djinn, und bei dem bis hier Majnun, sagen wir. Und er ist schon Majnun ab dem Zeitpunkt, wo er den Leuten irgendwelche Sachen erzählt, an die er selber nicht glaubt. Aber subhanallah al-Azim, es gibt viele Leute, die glauben leider an so einen Schwachsinn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns an niemandens Worte festhalten lassen, außer an seine und die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal, ein Zukunftsbild. Die Paradiesbewohner fragen die Höllenbewohner, was hat euch in der Hölle Saqar geworfen? Was hat euch in die Hölle Saqar gebracht? Dann werden sie sagen, als erste Antwort, wir waren von den Nichtbetenden. Bin ich der Extremist, der dir sagt, bete? Du hast gehört, die erste Antwort der Höllenbewohner ist, wir waren von den Nichtbetenden. Ich komme, weil ich dich liebe für Allah und ich möchte, dass du nicht wo reinkommst in das Höllenfeuer. Das heißt, komme ich mit Barmherzigkeit zu dir oder mit Hass? Mit Barmherzigkeit. Dann nimm doch diese Barmherzigkeit an und lass dich ermahnen. Und gehöre zu denen, über die Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولِي الْأَلْبَابِ. Und es bedenken nur wer? Die Leute, die Verstand besitzen. Möge Allah uns einen Verstand geben. Möge Allah uns vom Jahl befreien. Das sind die Leute, die bedenken. Wenn du sie ermahnst, dann lassen sie sich ermahnen. Und so sollte ein Muslim sein, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, 73 Gruppen wird es in seiner Umma geben. Und die Sahaba haben ihn gefragt, wer ist die Errettete davon, die so glauben wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Ashab und seine Gefährten. Bedeutet, die sich auf demselben Weg befinden, wie damals die Leute. Ja, Frage, haben die Besten der Besten, haben sie Zina gemacht? Antwort, nein. Haben sie Alkohol getrunken? Nein. Sind sie auf komische Partys gegangen? Nein. Hätten sie das alles machen können? Ja. Aber sie haben nicht so gelebt. Also lebe auch nicht so, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Leute bereits bestätigt, indem er sagt subhanahu wa ta'ala, Ulaika humus sadiqun. Das sind wahrlich die Wahrhaftigen. Und deswegen, liebe Geschwister, sollten wir eine Sache lernen, und das war der Gegenstand vom letzten Unterricht. Wir haben darüber geredet, dass ein Muslim 5 Säulen zu erfüllen hat. Welches sind die 5 Säulen? Sarah, Jalla. Jalla, Sarah. Die streckt immer nur die Zunge raus. Shahada. Ash-Shahada, das Glaubensbekenntnis. Du kommst nur so in den Islam. Ohne Shahada kannst du beten, bis der Kreuz dir bricht. Du wirst so die Religion des Islam niemals, niemals eintreten. Nur, wenn du die Shahada erstmal sagst. Danach das Gebet. Danach das Fasten. Die Zakat, dann das Fasten und dann die Hajj. Normalerweise sind das 5 Säulen vom Islam. Frage, müssen wir den Leuten heute hinterherrennen mit diesen 5 Säulen? Antwort ja. Und wenn du sie an diese 5 Säulen erinnerst, dann sagen sie, guck mal, der Salafist. Subhanallah al-Azim. Du hast nichts gesagt, außer vom Koran und von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber wie schnell dich die Menschen abstempeln, aber wisset eine Sache, liebe Geschwister, damit euer Herz ruhig wird, das ist sehr, sehr wichtig. Niemand lehnt die Gebote des Islam ab, außer jemand, der die Gebote erfüllen oder nicht erfüllen will. Nicht erfüllen will. Deswegen, es kann sein, dass wir auch zu unseren Verwandten gehen und mit ihnen reden, auf die beste Art und Weise, und du sagst denen, du musst das und jenes machen, dann lehnt er nicht nur die Botschaft ab, sondern dich auch gleich mit dazu. Wenn, dann will er auch von allem richtig fertig werden. Deswegen, niemand lehnt die Gebote Allahs ab, außer eine Person, der die Gebote Allahs nicht verrichten will. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Heute, liebe Geschwister, sprechen wir über Al-Iman. Und das ist das Herz des Islam. Al-Iman ist so ein wichtiges Wort für uns und viele verwenden es in ihrem täglichen Sprachgebrauch, aber die Bedeutung dieses Wortes ist nur den wenigsten bekannt. Und deswegen machen wir genau solche Sitzungen, damit wir als Muslime unsere Religion lernen, liebe Geschwister. Was bedeutet erstmal Al-Iman sprachlich? Die Gelehrten sagen, Al-Iman mushtaqqun min al-Amn. Das Wort Iman ist abgeleitet von dem Wort Al-Amn. Tayyib, von den Arabern, wer sagt mir, was bedeutet Al-Amn? Al-Amn, was bedeutet das Wort? Na, Sicherheit. Sicherheit, sehr gut. Subhanallah al-Azim. Und wie ich euch schon bereits gesagt habe, wenn wir auch die sprachliche Bedeutung der Wörter lernen, verstehen wir dann auch, was dieses Wort eigentlich bedeutet vom Ursprung her? Antwort ja. Wenn wir sagen, dieses Wort ist ursprünglich, stammt ursprünglich vom Wort Iman ab, und zwar die Sicherheit. Al-Amn stammt von Al-Iman ab. Sicherheit, subhanallah. Warum Sicherheit? Wer kann mir sagen Sicherheit? Al-Amn, Sicherheit. Sicherheit ist Gegenteil von? Unsicherheit. Von? Zweifel. Ja, aber die Gelehrten sagen, Al-Amn did Al-Khawf. Al-Khawf, der Angst. Du hast Sicherheit in deinem Haus oder du bist was? Ängstlich. Tayyib, eine Frage, wenn du ein Iman hast, was bist du dann? Sicher. Und hier der Beweis dafür, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhul. Ulaika lahumul am. Das sind diejenigen, die Sicherheit haben. Diejenigen, die an Allah subhanahu wa ta'ala richtig glauben und ihren Glauben nicht vermischen mit was? Mit Schirk. Schirk bedeutet, dass man neben Allah subhanahu wa ta'ala etwas anderes anbetet. Das ist die Voraussetzung, dass du ein Iman hast, einen Glauben hast und du vermischst diesen Glauben, reinen Glauben für Allah subhanahu wa ta'ala. An Allah subhanahu wa ta'ala, du vermischst ihn nicht mit etwas Schmutzigem wie Schirk. Das sind die Leute, über die Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Das sind diejenigen, die Sicherheit haben werden, und das sind die Rechtgeleiteten. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie spezifiziert, diese Leute, indem er uns nannte, diese Leute haben Sicherheit bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sicherheit vor einer gewaltigen Strafe. Möge Allah uns Sicherheit in der Dunya und in der Akhira geben. Deswegen bedeutet dieses Wort, liebe Geschwister, Al-Iman, was haben wir gesagt, es ist abgeleitet von welchem Wort? Sicherheit. Von dem Wort Sicherheit auf Arabisch? Al-Amn. Al-Amn. Okay, und Al-Amn bedeutet? Sicherheit. Und Sicherheit ist Gegenteil von? Al-Khawf, von der Angst. Okay, das ist erstmal die sprachliche Bedeutung. Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, sie haben das Wort definiert. Denn im Islam haben wir eine sprachliche Bedeutung und eine religiöse Bedeutung. Die religiöse Bedeutung, liebe Geschwister, so sagen Ahlus Sunnah wal Jama'a, zu der wir gehören, denn das ist die einzig errettete Gruppe. Alle anderen, wie wir gehört haben, sind in unsere Worte oder die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nicht, dass man uns angreift, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa Wahyul Yuha. Er spricht nicht aus Begierde, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alles ist vielmehr Offenbarung von seinem Herrn. Al-Iman, kama arrafahu ahlul sunna wal jama'a, ahlul sunna wal jama'a, qawlun bilisan. Das bedeutet, dass man dieses mit der Zunge bestätigt. Was bestätigt man mit der Zunge? Eiscreme, Buttertoast, Mais. Was bestätigt man mit der Zunge, Dawud? Ja, alles von Koran und Sunna, aber jetzt hier in dem Fall, womit nehmen wir den Islam an? Mit der Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dieses bestätigen wir mit der Zunge. Deswegen sagen sie, der erste Punkt von den drei Punkten, es sind insgesamt drei Punkte, wie Ahlus Sunnah wal Jama'ah das Wort Iman definiert haben. Qawlun bil lisan, du bestätigst das mit der Zunge. Und dann sagen sie, wa'tiqadu bil janan, dass du dieses im Herzen, was? Bestätigst, verinnerlichst. Denn wir haben schon mal gelernt, und das war in den vorigen Unterrichten, liebe Geschwister, es kann sein, dass eine Person am Tag wie oft La ilaha illallah sagt? 1000 Mal. oder 2000 Mal. Aber wenn er das nicht annimmt in seinem Herzen, dann was nützen ihm diese Worte? Dieser ist im Zustand von einem Heuchler. Hä? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie beschrieben. Das sind diejenigen, die sagen, wir glauben. Amanna billahi wal yawm al-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala sagt aber über sie, wa ma hum bimu'minin. Aber sie glauben nicht. Das sind die Heuchler, liebe Geschwister, die sagen vielleicht tausendmal am Tag, la ilaha illallah. Vielleicht haben sie sogar eine Gebetskette, mit der sagen sie, la ilaha illallah. Aber wenn du mit ihnen, mit den Gesetzen Allahs kommst, wenn du zu ihnen kommst mit der Religion Allahs, dann nehmen sie nichts davon an. Das ist lediglich, wal'iyadu billah, ein Heuchler, der zwar mit der Zunge etwas ausspricht, was er nicht im Herzen verinnerlicht hat. Der Gläubige ist anders. Er spricht etwas mit der Zunge aus und verinnerlicht das im Herzen. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Das sind die wahrhaftigen, liebe Geschwister. Wir haben gesagt, man spricht es mit der Zunge aus und man verinnerlicht das im Herzen. Und der dritte Punkt, al-amal bil-arkan, dass man dieses mit Taten bestätigt. Dass man dieses, was man verinnerlicht im Herzen, mit Taten bestätigt. Du sagst, ashhadu an la ilaha illallah. Frage, woran sieht man in deinen Taten, dass du einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala anbetest? Wo ist dein Beweis? Das ist die wichtige Frage. Du musst selber über dich nachdenken, über deine Person. Denn, wallahi, die Sache ist sehr gefährlich, lieber Bruder und liebe Schwester. Zum Schluss gibt es ein sehr heißes Höllenfeuer. Und Allah ist nicht nur barmherzig, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist streng im Bestrafen. Aber wen bestraft er subhanahu wa ta'ala? Diejenigen, die sich auf beste Art und Weise angestrengt haben oder diejenigen, die die Religion zum Spiel und Spaß genommen haben. Er bestraft diejenigen, die die Religion zum Spiel und Spaß genommen haben. Das sind die, die in allerhöchster Gefahr sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Deswegen, wir wiederholen die drei Punkte zum Iman. Erstmal, das Sprechen mit der Zunge. Das Bestätigen im Herzen und richtig, die Körperteile, deine Körperglieder bestätigen dieses. So ist das, liebe Geschwister, im Islam. Und schaut, welche großartige Sache Al-Iman bedeutet. Einmal ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seinem Onkel Abu Talib. Und Abu Talib war ja jemand, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschützt hat. Und er hat viele gute Taten für den Islam gemacht. Und im Ernst, wenn ich wirklich ehrlich zu euch bin, er hat mehr gute Taten gemacht als so manch einer von den Muslimen heutzutage. Er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschützt. Er hat sogar den gesamten Boykott mitgemacht, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba boykottiert wurden. Wie viele Jahre war dieses gewesen? Drei Jahre. Abu Talib litt unter diesem Boykott. Sogar litt er unter diesem Boykott. Und er tat und tat und tat. Aber subhanallah, schaut mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam trat bei ihm ein. Er lag im Todesbett. Dakhala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu nafarun min Quraysh. Und bei ihm waren Leute von den Qurayshiten, bei Abu Talib. Minhum Abu Jahl, einer von ihnen Abu Jahl. Abu Jahl, ein Gläubiger oder ein Kafir durch und durch? Ein Kafir durch und durch, sogar Raksul Kuffar. Der Kopf der Kuffar, liebe Geschwister. Und bei ihm war auch Abdullah ibn Umayyah. Auch ebenfalls einer von seiner Sorte. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seinem Onkel Abu Talib. Qul la ilaha illallah. Sprich ein Wort, la ilaha illallah. Ein Wort, das mich dazu berechtigt, bei Allah subhanahu wa ta'ala für dich Fürsprache einzulegen. Das heißt, ich kann dann, erst dann etwas Gutes für dich tun. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Ein Wort, welches mich dazu berechtigt, dass ich dann für dich etwas Gutes tun kann. Abu Talib hat aber nicht gemacht, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm befohlen hat. Sondern er wurde gefragt, atarrab an Millah Abdul Muttalib? Entfernst du dich etwa von der Religion deines Vaters? So sagte er, Ana ala Millah Abdul Muttalib. Ich befinde mich auf der Gruppe oder auf der Linie, auf der Religion von Abdul Muttalib, bedeutet sein Vater, der was war? Ein Muschrik. Und so ist er mit diesen Worten gestorben, wal-iyadu billah. Und bei Abu Talib war eine Sache, er wusste, dass der Islam die Wahrheit ist. Antwort? Er wusste es. Und er hat das auch in einem Gedicht geschrieben. Aber er hat auch geschrieben, was hätten die Leute über mich gesagt, wenn ich auf die Worte von wem gehört hätte? Von meinem Neffen. Allahu Akbar. Das bedeutet, mit welchem Kufr ist er gestorben? Welche Art von Kufr war das? Kufr? Ja? Auf Arabisch? Kufrul istik. Das war der Kufr des Hochmuts. Und ihr wisst, Abu Talib bekommt ja die geringste Strafe im Höllenfeuer, richtig? Wie sieht diese Strafe aus? Ihm werden, weißt du das, Mashallah, Tfad. Er wird mit Sandalen, also wie gekocht, und also sein Hirn wird gekocht. Mashallah, tabarak al-Rahman. Ein kleiner Junge weiß das sogar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das heißt, er wird, wal-iyadu billah, Schuhe aus Feuer bekommen, da werden Kohlensteine sein und davon wird sein Gehirn anfangen zu brennen und zu kochen. Sein Gehirn wird kochen, weil das so eine extreme Hitze in diesem Höllenfeuer ist, liebe Geschwister. Schaut mal, subhanallah, normalerweise hätte Abu Talib nicht diese Strafe bekommen, sondern er wäre wo? Am? Schlimmste Strafe. Die schlimmste Strafe am untersten Grund. Warum? Weil er... Was hat er? Hochmut. Aber weswegen hat er die andere Strafe bekommen? Wegen der? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wegen der Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die ist nur für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn die Fürsprache wird für die Kuffar zuteil werden. Antwort? Nein. Das heißt, das ist eine einzige Ausnahme für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Schaut mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, sprich nur ein Wort. Das heißt, wenn er es nicht spricht, kann der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn etwas Gutes tun? Antwort? Das heißt, was brauchte Abu Talib hier in diesem Moment, dass er auch ein gutes Ende gehabt hätte? Bedeutet mit anderen Worten den Iman. Ohne Iman wäre er hier nicht gestorben. Die fragen immer nach dem Unterricht, inshallah. Ohne Iman ist er hier gestorben und ohne Iman hat er diese Welt verlassen. Das bedeutet, Abu Talib ist im Höllenfeuer. Und das ist ein Ijma' aller Gelehrten, liebe Geschwister. Tayyib, wir haben gesagt, der Iman bedeutet, sprechen mit der Zunge, verinnerlichen im Herzen und Bestätigung mit den Taten, liebe Geschwister. Haben alle Leute das so verstanden? Antwort nein. Deswegen haben wir gesagt, wer hat den Iman so definiert? Die Gruppe von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Aber wir wissen, es gibt abgeirrte Gruppen, die haben mit Ahl Sunnah nichts zu tun. Unter ihnen gab es Leute, die bezüglich des Iman übertrieben haben und andere, die untertrieben haben, liebe Geschwister. Unter den Übertreibern gibt es die sogenannten Khawarij. Einzahl, Mufrad ist Khariji. Das sind Leute, die haben die Religion anders verstanden, als wir sie verstehen müssten. Und zwar sagten sie, Al-Iman wird mit einer großen Sünde gelöscht. Derjenige, der nur eine große Sünde macht, so ist er kein Muslim mehr. Mit anderen Worten, nennt mir eine große Sünde vom Islam, eine große, nicht eine kleine. Vater? Zina. Zina, richtig. Das bedeutet, wenn ein Muslim Zina macht, ist er für sie kein Muslim mehr. Antwort, ist das richtig? Antwort? Nein, natürlich nicht. Und passt auf, sie haben einen Beweis aus dem Koran gebracht, den sie aber richtig oder falsch verstanden haben? Nein, falsch verstanden haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَعْسِ اللَّهِ. Derjenige, wenn wir die wörtliche Übersetzung nehmen würden, derjenige, der sich Allah subhanahu wa ta'ala widersetzt, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا. So kommt er wo rein? Für ewig in das Höllenfeuer. So kommt diese Person, der eine Sünde gemacht hat, für ewig in das Höllenfeuer. Sie haben gesagt, dieses وَمَنْ يَعْسِ اللَّهِ bedeutet ein Sünder. Er hat eine Sünde gemacht, also kommt er für ewig ins Höllenfeuer. Und wer kommt für ewig ins Höllenfeuer? Nur die? Nur die Kuffar. Das wissen wir. Ein Muslim, ganz gleich, was er an Taten gemacht hat, liebe Geschwister, er kommt irgendwann aus dem Höllenfeuer heraus. Aber hier keine falsche Hoffnung, ja? Das heißt nicht, dass er nicht 50.000 Jahre oder 1 Million Jahre im Höllenfeuer aushat. Niemand kann dir sagen, wie lange das dauert. Es dauert so lange, bis Allah dich von was gereinigt hat? Von deinen Sünden. Deswegen heißen diese Leute Al-Jahannamiyun. Sie kommen erstmal in Jahannam rein und dann später gehen sie in das Paradies. Möge Allah uns nicht bestrafen am Tage der Auferstehung. Das sind die Leute, liebe Geschwister. Diese Gruppe sagte, okay, wenn Allah sagt, und wer sich Allah subhanahu wa ta'ala widersetzt, das sind diejenigen, die werden für ewig ins Höllenfeuer gehen. Natürlich, hier ist das Verständnis der Salaf angebracht, liebe Geschwister. Wa man ya'si Allah bedeutet hier nicht, wer Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber sündigt, sondern wer gegenüber Allah Schirk betreibt, dass er neben Allah andere Götter anbete, diese gehen für ewig ins Höllenfeuer. Schaut mal, subhanallah, nur ein einziges Wort haben sie falsch verstanden. Wozu hat das geführt, dass sie eine falsche Aqida bekommen haben? Ein Wort! Ein einziges Wort. Dadurch haben sie eine falsche Aqida gehabt. Also heißt es, die Khawarij haben gesagt, jeder, der eine große Sünde macht, wird für ewig in das Höllenfeuer gehen, weil er natürlich nach ihrer Ansicht ein Käfer ist. Das sind die Übertreiber. Und im Übrigen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb diese Gruppe, indem er sagt, Kilabun Nar, die Hunde des Höllenfeuers. Und subhanallah al-Azim, in der heutigen Zeit findest du Enkelkinder von den Khawarij, die heißen wie? Hä? Wie heißen diese Enkelkinder? Takfiris. Die sind auf einem ähnlichen oder manchmal selben Weg. Liebe Geschwister, die sind auf einem ähnlichen oder selben Weg. Das ist natürlich eine große Gefahr. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam über eine Gruppe sagt, Hunde des Höllenfeuers, dann musst du dich so weit wie möglich von dieser Gruppe entfernen. Aber wir sehen Leute, dass sie sich ihnen entfernen oder nähern? Ihnen nähern, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das sind die Leute, die sagen, wir folgen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, wenn du ihm folgen würdest, würdest du dich von dieser Gruppe so weit wie möglich entfernen. Das sind die Khawarij. Das sind diejenigen, die übertrieben haben. Dann gibt es die Murji'ah. Das sind diejenigen, die untertrieben haben. Diese Leute sagen, liebe Geschwister, und das ist wichtig, dass wir die Übertreibung und die Untertreibung kennen, damit wir auch die richtige Ansicht von Ahlus Sunnah wal Jama'ah kennen. Die Murji'ah sagen, man kann an Sünden tun, was man will, solange man nur einmal gesagt hat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, so werden diese Sünden den Iman, den Glauben nicht beeinflussen. Das bedeutet, eine Person, der 10.000 Mal am Tag das macht und am nächsten Tag das und jenes, sein Iman bleibt immer wie der Iman von Jibril alaihi salam. Das heißt, wie die besten Leute, wie die besten Geschöpfe. Der hat den Iman von den besten Geschöpfen. Antwort, ist dieses richtig? Natürlich nein. Und jetzt kommt Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sie sagen, weder verlässt einer die Religion, wenn er eine große Sünde macht, er wird natürlich dafür bestraft, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es möchte. Aber er verlässt nicht die Religion damit. Noch reicht es aus, dass er nur sagt, La ilaha illallah, ohne gute Taten zu machen. Denn dieses ist ebenfalls falsch, dass die Leute gesagt haben, er bleibt immer auf dem Guten, egal was für Sünden er macht. Natürlich nicht, denn es gibt Sünden, die löschen den Iman. Aber auf jeden Fall, Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagt, der Iman steigt mit guten Taten und sinkt mit schlechten Taten. Hier haben wir auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, liebe Geschwister, was wir an uns selber merken. Frage, wenn einer von uns sündigt, fühlt er sich gut danach oder schlecht? Hä? Schlecht. Natürlich, das sehen wir doch an uns selber. Aber wenn du eine gute Tat machst, zum Beispiel du hast in der Nacht gebetet oder du hast generell gebetet, du hast gespendet, du hast gefastet, danach fühlst du dich gut, weil mit guten Taten steigt der Iman. Und mit schlechten Taten sinkt der Iman. Liebe Geschwister, das sind die Leute von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und die unterscheiden sich von diesen beiden Gruppen. Was die Khawarij anbelangt, die Khawarij, so sagen manche Gelehrte, sie sind keine, was mehr? Keine Muslime mehr. Und das, was sie in der Geschichte bereits veranstaltet haben, ist mehr als grauenvoll. Möge Allah uns bewahren. Einer von ihnen tötete Ali radiallahu anhu wa arda. Liebe Geschwister, subhanallah al-Azim. Der Muslim muss sich mit diesem Thema beschäftigen, dem Iman. Schaut mal, damals in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es Menschen, die alles angebetet haben. Es gab Feueranbeter. Wer waren die Feueranbeter in der Zeit? Na? Ja, aber von welchem Volk? Die Perser. Dann gab es die Götzenanbeter, die Muschrikun. Wer waren sie? Das waren die allgemein? Die Araber. Schaut mal, subhanallah, wie weit das ging. Umar ibn al-Khattab, radiallahu an, er hatte sogar einen kleinen Sanam, eine kleine Götze, und er hat ihn angebetet, er hat ihn vor sich gestellt und hat ihn so angebetet, wie man nur Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Und wenn er aber Hunger gehabt hat, hat er diese Götze gegessen, denn die war aus Datteln. Ja, wenn wir überlegen, diese Leute, damals in der Jahiliyyah, haben sie Verstand gehabt, Antwort? Überlegt mal, jemand, er betet eine Götze an und wenn er Hunger hat, isst er sie einfach auf. Ist das ein Gott? Natürlich nicht. Und wir haben auch heute in der Zeit Leute, die haben eine komische Vorstellung von Gott. Die denken, Gott war im Bauch einer Mutter. Wal-iyadu billah. Die denken, Gott muss essen. Die denken, Gott wird von manchen Menschen attackiert und er kann sich nicht selber wehren. Möge Allah uns bewahren. Wallahi, wenn du die Rechtleitung von Allah nicht bekommen hast, dann kannst du nicht einen Menschen von wem unterscheiden? Von Allah. Seht ihr die Finsternis? Seht ihr diese Finsternis? Wenn du von Allah keine Rechtleitung bekommen hast, und eine Gegenfrage, gibt es Leute, die über Menschen sagen, dass sie Götter sind? Antwort: Ja. Wenn du die Rechtleitung nicht bekommen hast, dann wirst du über einen Menschen denken, dass er sogar Gott ist. Wal-iyadu billah. Umar hat seine Götze sogar gegessen, liebe Geschwister, wenn er Hunger hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Für wen Allah subhanahu wa ta'ala möchte, das heißt, Allah liebt es für ihn, für wen Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass er ihn recht leitet, den öffnet er die Brust zum Islam. Allahu Akbar. Schaut mal, nochmal bitte. Umar ibn al-Khattab, er hat eine Götze angebetet, die er danach gegessen hat. Das war in der Zeit der Jahiliyyah. Aber als Allah seine Brust geöffnet hat für den Islam, hat Allah ihm die Stellung gegeben, dass er später Amir al-Mu'minin wurde. Allahu Akbar. Dass er der Fürst der Gläubigen ist. Der Führer der Gläubigen ist. Schaut mal, Shattana, was für ein Unterschied zwischen Ad-Dalal und An-Nur. Zwischen dem Irrtum und dem Licht. Wo war Umar damals und wo war er später? Sogar sagte ein Sahabi, bevor Umar Muslim geworden ist, Umar hat einen Esel besessen, er sagte, erst wird der Esel den Islam annehmen, bevor überhaupt Umar ihn annehmen wird. So stur war damals Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu gewesen. Aber schaut mal, subhanallah, obwohl er hartnäckig war gegenüber der Religion, später war er derjenige, der der Wächter der Worte Allahs war. So war er, so wurde er genannt. Sogar sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung, Umar ist die Tür der Fitna. Solange sie geschlossen bleibt, kommt keine Fitna durch. Weil er auf was geachtet hat? Er wurde wie genannt? Ein Beiname von Umar? Al-Farruq. Al-Farruq. Was heißt Al-Farruq? Derjenige, der? Kein Problem. Der Unterscheider. Er hat nichts mehr angelassen, was gegen die Religion Allahs war. Aber vorher war er wie? Ein Ali, ein Sturkopf. Und das ist der Zustand zwischen dem Dalal und dem Nur, liebe Geschwister. Und daran muss ein Muslim immer denken, wo er früher war und wo er jetzt war. Was bedeutet dieses Wort Iman für ihn, liebe Geschwister? Manche fragen sich von den Menschen, warum hat Allah uns befohlen, ihm zu dienen? Natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dieses im Koran gesagt. وَمَا, jetzt seid ihr dran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Allah hat uns eine klare Antwort gegeben. Allah hat uns eine klare Antwort gegeben. Das heißt, er hat es uns befohlen. Und das ist erstmal für uns das entscheidende Argument. Aber gibt es eine Weisheit hinter der Schöpfung? Antwort? Ja. Antwort? Ja. Warum hat Allah uns die Ibadah, die Anbetung zu ihm, anbefohlen, liebe Geschwister? Wenn wir doch genau wissen, Allah hat nichts von unserer Ibadah. Subhanallah. Und wisse das, lieber Bruder und liebe Schwester. Wenn du denselben Iman hättest, denselben Glauben hättest, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, würdest du Allah damit reicher machen? Antwort? Nein. Und wenn du denselben Iman hättest, nämlich keinen Iman, wenn du derselbe Fajr wärst, ein Sünder durch und durch, wie Pharaon, oder nein, lassen wir Pharaon, wie Assad, möge Allah ihn verdammen in der Dunya und Akhira. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Lieblinge von ihm mitverdammen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie am Tage der Auferstehung am härtesten bestrafen. Diese Leute, wal-iyadu billah, die haben alle Grenzen der Menschlichkeit überschritten. Wir sehen nicht mal, dass die Juden in Palästin sowas gemacht haben, richtig? Wallahi, das haben wir nicht gesehen. Denn das sind Leute noch von der Schrift, die haben noch etwas von Menschlichkeit. Aber dieser Shaitan, wal-iyadu billah, der hat alles vernichtet. Sogar die toten Kinder, Kleinkinder, die getötet werden, sie schreiben dann auf ihre Köpfe, deutlich zu lesen, es gibt keinen Gott außer Assad. Auf die Köpfe der toten Kinder. Wal-iyadu billah. Oh Allahi. Schaut mal, subhanallah al-azim. Vor ihm ist doch ein anderer gestorben, Qaddafi, der auch von dieser Gruppe ist. Aber kommen Sie zur Vernunft? Antwort? Nein, warum? Weil Allah ihnen nicht die Rechtleitung gibt. Weil Allah ihnen nicht die Rechtleitung gibt, liebe Geschwister. Natürlich, wenn ein Diener so wäre wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wäre einer der gläubigsten Menschen. Du würdest Allah subhanahu wa ta'ala nicht reicher machen dadurch. Und wenn ein Diener so wäre wie Pharaon oder Assad, du würdest Allah subhanahu wa ta'ala damit nicht schaden. Das bedeutet, braucht Allah unsere Anbetung? Antwort? Allah subhanahu wa ta'ala braucht nicht unsere Anbetung. So wie er subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدْ لِنَفْسِ. Und derjenige, der sich abmüht auf dem Wege Allahs, so müht er sich nur für sich selber ab. Das bedeutet, ob du ein Kafir oder ein Mu'min, ein Gläubiger oder ein Munafiq, ein Heuchler bist, dieses macht Allah subhanahu wa ta'ala weder ärmer noch reicher, liebe Geschwister. Warum wird aber Allah subhanahu wa ta'ala dann zornig, wenn wir ihm nicht dienen? Oder wenn wir die gesamte Zeit sündigen? Schaut mal, subhanallah al-azim, weil wir uns selber damit schaden. Allahu Akbar. Wenn du die gesamte Zeit sündigst, machst du Allah dadurch ärmer oder schadest du ihn in irgendeiner Weise? Antwort? Nein. Aber was machst du für dich selber? Du schadest dir selber. Wenn du eine Sünde machst, kannst du nicht Allah subhanahu wa ta'ala schaden, aber du schadest dir, denn du weißt, dass du sterben wirst und vor Allah, deinem Herrn, stehen wirst. Subhanallah, du brauchst die Anbetung für dich, Allah subhanahu wa ta'ala. Er braucht sie nicht, auch wenn du den ganzen Tag beten würdest. Und es gibt Engel, liebe Geschwister, ihre einzige Aufgabe seit Erschaffung der Himmel und der Erden, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ist, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala seit diesem Zeitpunkt, an dem Allah die Himmel und die Erden erschaffen hat, bis zur Stunde unentwegt anbeten. Unaufhörlich anbeten. Ohne Pause anbeten. Und wenn die Stunde eintrifft, dann sagen sie, wir haben Allah nicht rechtmäßig gedient. Allah braucht auch sie nicht. Das bedeutet was für uns, liebe Geschwister? Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass du ihn anbetest, weil das gut für dich ist. Weil das dich bewahrt vor großen, großen Schwierigkeiten in deinem Leben. Subhanallah al-Azim. Wenn Allah uns was verbietet, zum Beispiel den Alkohol, was passiert, wenn wir Alkohol trinken? Wir werden süchtig. Was passiert, wenn wir süchtig werden? Wir machen alles an Sünden, was man sich nur vorstellen kann. Richtig oder nicht? Sehen wir nicht, dass manche Leute, wal-iyadu billah, nachdem sie sogar Alkohol getrunken haben, bereit sind, mit ihrer eigenen Mutter zu schlafen? Wal-iyadu billah. Sehen wir dieses nicht? Natürlich, das ist alles vorgekommen, liebe Geschwister. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns nur Dinge verboten, die schlecht sind für uns. Die schlecht sind für uns. Denn wenn du diese Dinge machst, dann belastest du dich selber und du kommst in immer mehr und neuen Schwierigkeiten. Gibt es nicht Leute, der sagt sich, naja, okay, wenn ich viele Probleme habe, dann nehme ich Drogen. Okay? Er denkt, das ist eine Lösung für ihn. Aber das, worüber er denkt, das ist eine Lösung, ist für ihn danach das größte, was? Problem. Allahu Akbar. Das, worüber er denkt, das ist eine Lösung, ist für ihn danach das größte Problem, liebe Geschwister. Aber der Mensch, bedenkt er oder nicht? Er bedenkt nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte uns bewahren vor diesen Sachen. Deswegen hat er uns diese Sachen verboten. Deswegen hat er uns befohlen, dass wir ihn anbeten. Weil du brauchst die Anbetung zu Allah, damit du glücklich in deinem Herzen bist. Allah bi dhikrillah. Werden die Herzen nicht nur im Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala ruhig. Wenn du nicht dieses Gedenken an Allah hast, wenn du Allah nicht anbetest, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala nicht dienst, dann wirst du arm in deinem Herzen und du bekommst eine beklommene Brust und du bist derjenige, der Sorgen und Enttäuschung hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Derjenige, der sich von meiner Ermahnung abwendet, bedeutet von der Religion des Islam, von der Rezitierung des Koran, der wird ein enges Leben bekommen. Und das merkt ein Gläubiger. Wenn ein Gläubiger, liebe Geschwister, eine Sünde macht, schaut mal, was passiert im Herzen des Gläubigen? Es reißt. Er hält das nicht aus. Das ist für ihn eine Belastung. Und er merkt, dass er nach der Sünde sehr, sehr fertig ist. Wenn er wirklich an Allah was glaubt. Warum? Weil er kann eine Sünde nicht genießen. Ein Gläubiger, er kann eine Sünde nicht genießen. Weil in dem Moment, wo er eine Sünde macht, zerreißt sein Herz, weil er weiß, dieser Genuss ist für ihn nicht möglich, denn er denkt automatisch danach an die Strafe. Und nicht nur das. Es kann doch sein, dass während du die Sünde machst, Allah deine Seele nimmt und du stirbst dabei. Wal'iyadu billah. Wie kann es dann sein, dass Allah dich in so einem Moment glücklich macht? Allah macht dich nicht glücklich in so einem Moment, sondern du zerreißt von innen und deswegen kannst du dieses nicht richtig genießen, dass du eine Sünde vollziehst. Und die Gelehrten beschreiben das, dass es jemand, er hat vielleicht ein leckeres Essen vor sich. Okay? Weil es gibt viele Sünder, richtig? Und die sagen doch, wenn ich Zina mache und wenn ich Alkohol trinke, habe ich Spaß daran. Frage erstmal, kann er Spaß daran haben, wenn er Sünder ist? Antwort, er kann keinen Spaß haben. Aber passt auf jetzt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns dieses gesagt. Derjenige, der eine Sünde macht, der kriegt danach was? Einen schwarzen Punkt. Wo? Auf seinem Herzen. Und dieses wird ihn belasten, liebe Geschwister. Aber schaut mal, jetzt ein Sünder sagt, ich mache Zina und ich trinke Alkohol und ich habe eine Freundin. Es macht mich glücklich. Passt auf, wie diese Art von glücklich sein zu definieren ist. Die Gelehrten haben darüber gesprochen. Die sagen, das ist so wie einer, der ein Essen vor sich hat und dieses Essen ist schön ausgeschmückt. Das Essen ist schön ausgeschmückt, aber wenn er davon isst, dann hat er vielleicht den Geschmack am Essen, aber es ist vergiftet und die Auswirkung kommt später. Er isst. Und er genießt in dem Moment der ersten Bisse, richtig. Aber das Gift setzt wann ein? Sofort, oder? Später. Und so ist es mit einem Sünder. Er wird nicht sofort vielleicht bestraft für die Sünde, die er gemacht hat. Aber danach kommen die gewaltigen Schäden für diese Person, liebe Geschwister. Der Muslim, der Gläubige, er braucht die Anbetung zu Allah, so wie er das Essen und das Trinken braucht. Weil Allah sagt im Koran, und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Das bedeutet, dieses Dienen, Allah hat bestimmt, dass nur dieses Dienen dich glücklich macht. Sonst nichts. Der Zweck, der Grund deiner Erschaffung ist nur, dass du Allah dienst. Und wenn du diesen Zweck nicht erfüllst, kannst du niemals glücklich werden. Eine Frage. Wenn wir eine Sünde machen oder zwei Sünden oder den ganzen Tag vielleicht sündigen, wie fühlen wir uns danach? Haben wir nicht eine beklommene Brust? Geht es uns nicht schlecht? Haben wir keine Sorgen? Ja oder nein? Natürlich. Warum? Weil wir gesündigt haben. Das heißt, wir haben etwas getan, was uns selber schadet. Und Allah, er ist so barmherzig, er hat uns diese Dinge verboten an Sünden, damit wir uns nicht mit etwas belasten, was uns schadet. Und Allah weiß über dich Bescheid, besser als du über dich selber Bescheid weißt. Allah. Was heißt das, liebe Geschwister? Das bedeutet, dass wir hier nur etwas aufgezeigt bekommen haben, was der Unterschied zwischen einem Iman ist und einem Nicht-Iman. Und das nächste Mal werden wir weitermachen mit einer Sache, liebe Geschwister, die werden wir jetzt kurz noch ansprechen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man lam yas'alillah, ha, yaghdab alayh. Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht bittet, so wird Allah über ihn zornig. Frage. Subhanallah. Du gehst zu einem Bruder, du sagst ihm, ach, kannst du mir heute helfen? Der sagt dir ja. Morgen helfen? Er sagt dir ja. Übermorgen helfen ja. Aber nach einer Woche macht er noch die Tür auf? Antwort. Nein. Dieser, weil du ihn oft gebeten hast, ist er danach was? Auf dich zornig geworden. Bei Allah ist es umgekehrt. Wenn du Allah nicht bittest, wird er auf dich zornig. Das heißt, Allah will, dass du ihn ständig bittest. Und er wird nur dann zornig auf dich, wenn du ihn nicht bittest. Weil wenn du ihn nicht bittest, du bittest ihn nicht, vielleicht bist du hochmütig, vielleicht denkst du, ich brauche ihn nicht. Und das ist ein Schaden für dich und nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah besitzt die Schätze zwischen Himmel und Erde. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Und Allah gehören die Schätze, die Schatzkammer zwischen Himmel und Erden, aber die Heuchler verstehen nicht. Und das nächste Mal, inshallah ta'ala, machen wir weiter, liebe Geschwister, mit den Iman. Damit werden wir uns jetzt eine Zeit lang beschäftigen. Barakallahu fikum für euer gutes Zuhören. Wenn es drei wichtige Fragen gibt, inshallah ta'ala, nehme ich sie aber nur zum Thema. Jazakumullah khair. Nur zum Thema. Na, viel Glück. Was sind hier jetzt die zwei extremen Gruppen? Na. Was gibt es uns als Nasiha jetzt? Womit sollen wir uns beschäftigen, wenn wir jetzt diese zwei Gruppen jetzt hören? Na, der Bruder fragt, welche Nasiha kann man jemandem geben, nachdem er gehört hat, welche die Übertreiber und welche die Untertreiber sind? Wir sind Leute der Mitte. Weder gehören wir zu den Khawarij, die übertrieben haben, noch gehören wir zu den Murji'a, die untertrieben haben, sondern wir gehören zu Leute von Ahlus Sunnah wal Jama'a, liebe Geschwister. Und das ist wichtig, dass man die richtige Aqida, den richtigen Glauben lernt, damit man nicht zu den abgeirrten Sekten gehört. Na, liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala fortfahren mit der schönen Unterrichtsreihe, die wirklich sehr, sehr wichtig ist für unseren Glauben, dass wir befestigt sind im Glauben und dass wir wissen, was der Wert dieser großartigen Religion der Islam ist. Ihr müsst euch folgendes Beispiel vorstellen. Es kann sein, dass du einer Person ein Juwel gibst. Ein Juwel. Und ein Juwel ist sehr, sehr wertvoll, wie wir wissen. Wenn du ihm dieses in die Hand drückst, aber er dessen Wert nicht kennt, wie wird er mit dem Juwel umgehen? Er wird nachlässig damit umgehen. Möglicherweise schmeißt er es sogar weg. Warum? Weil er denkt, dass er keinen großartigen Nutzen von diesem Juwel hat. Aber derjenige, der weiß, welchen Wert ein Juwel besitzt, so ist er derjenige, der an diesem Juwel richtig festhält. Er gibt es nicht aus der Hand weg und kaum fallen ihm die Augen zu, fürchtet er, dass man ihm dieses Juwel klaut. Und so ist das Beispiel mit dem Islam, liebe Geschwister. Leider viele Leute, die kennen den Wert des Islam nicht. Warum? Weil sie niemals diese großartige Religion kennengelernt haben. Weil sie niemals kennenlernen durften. Und das ist wallahi eine großartige Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er es uns ermöglicht, diese großartige Religion kennenlernen zu dürfen. Und wenn du sie kennenlernst, dann weißt du ganz genau, das ist das Allerwertvollste, was du in deinem Leben besitzt. Wenn einer dich fragt, was ist das Wertvollste, was du in deinem Leben besitzt, dann sagst du ihm nicht den Mercedes 500er SL. Ja? Hier hättest du überhaupt nicht gewusst, was das Wertvollste ist, was du besitzt, sondern das Wertvollste, was du besitzt, ist der Islam. Damit dein Iman, dein Glaube. Und es wäre dir egal, dass du alles in deinem Leben verlierst, hauptsächlich nicht deinen Iman, beziehungsweise deinen Islam. Liebe Geschwister, viele aber kennen den Stellenwert nicht von dem Islam, deswegen gehen sie sehr nachlässig um mit der Religion, bis wir sogar von manchen Leuten gehört haben, als ihnen eine bestimmte Geldmenge angeboten wurde, subhanallah al-azim, haben sie die Religion verlassen. Was sind das für Leute? Bei Allah, dem Herrn der Kaaba, das sind nur Leute, die ihre Religion kannten oder nicht kannten. Hä? niemals kennengelernt haben. Denn wir haben das Beispiel geprägt mit einem Juwel. Dieser Unwissende, er hat ein Juwel in der Hand. Aber weil er dessen Wert nicht kannte, hat er es einfach so aus der Hand gegeben und er wusste nicht, was für einen Riesenverlust er damit gemacht hat, liebe Geschwister. Wenn ich einen von euch hier frage in der Runde, würdest du für 1 Milliarde Euro deine Religion weggeben? Würdest du für 1 Milliarde Euro deine Religion verkaufen? Derjenige, der seine Religion kennt, der sagt, bring mir das gesamte Geld, was sich auf Erde befindet, und ich werde nicht einmal mit der Wimper zucken, um dir zu sagen, nimm alles und verschwinde damit. Niemals würde ich meine Religion verkaufen. Möge Allah Azza wa Jal uns immer auf einen geraden Weg befestigen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns nur dann erst die Seelen nehmen, wenn er mit uns zufrieden ist. Subhanahu wa Ta'ala. Jeder Muslim muss seine Religion kennenlernen. Und wenn er sie aber nicht kennenlernt, liebe Geschwister, dann wird er so nachlässig umgehen. Deswegen bieten wir hier die Unterrichte an. Aber ihr seht leider, mashallah, in Berlin haben die Leute anderes zu tun. Sie sind beschäftigt mit dem diesseitigen Leben und vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie an einem gewaltigen Tag zu sich bringen wird und sie darüber befragen wird, was sie in dieser Dunya gemacht haben. Und manche werden die Antwort geben, ja Allah, ich habe herumgespielt. Ist das eine Antwort, die Allah zufrieden macht? Wo Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Subhanallah al-Azim. Wie kannst du nach so einer Ayah das Wichtigste vergessen, dass du Allah subhanahu wa ta'ala auf rechtmäßige Weise anbeten musst? Und dass dieses das Wichtigste ist über alles andere. Und ich staune über Leute, die, wenn sie ein Kaufgeschäft haben, eine Tijara haben, eine Arbeit haben, subhanallah al-Azim, du siehst, wie sie rennen und sie lernen, was sie lernen müssen für dieses Kaufgeschäft. Sie lernen, sie studieren Bücher. Wie kann ich meine Kaufkraft verbessern? Wie kann ich an die Kunden herantreten? Wie kann ich ihnen besser das Produkt verkaufen? Aber subhanallah al-Azim, es wäre ja nichts einzuwenden, wenn sie dieses machen, aber trotzdem den höchsten Rangwert was geben der? Der Religion. Aber das tun sie nicht. Aber stattdessen kümmern sie sich um die Belange des diesseitigen Lebens. Und ich schließe ab, liebe Geschwister, bevor wir weitermachen mit dem Buch. Ihr müsst nur eine Sache wissen. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo der Todesengel zu uns herantritt. Und wenn der Todesengel kommt, dann gibt es für dich nur eine Sache, worauf du dich konzentrieren musst. Das ist die allerwichtigste Sache. Der Todesengel kommt und man merkt das. Und man weiß, jetzt kann dir niemand mehr helfen. Hol die besten Ärzte aller Welt. Die sollen sich versammeln und die sollen versuchen, dich am Leben zu erhalten, wenn Allah Azza wa Jal für dich in dieser Sekunde den Tod geschrieben hat. Sollen sie. Bring Doktor Brinkmann oder Trinkmann oder wen auch immer du willst. Er wird dir nicht helfen können, denn Allah, er hat deinen Zeitpunkt bestimmt. Ob du krank bist oder nicht, Allah möchte zu diesem Zeitpunkt deine Seele. Wer in diesem Moment die Shahada spricht, dass er sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und man kann das nur sagen, wenn man danach gelebt hat. Wer dieses sagt, der hat die Dunya auf beste Art und Weise verlassen. Schaut mal, er hat in der Dunya, sobald er angefangen hat zu denken, die Shahada gesprochen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ab da hat er ein neues Leben begonnen und er ist von dieser Dunya gegangen, eben mit diesen Worten. Und das ist der Gewinner. Dieser alleine ist der Gewinner. Aber du musst wissen, Allah befestigt nicht jeden zum Zeitpunkt seines Todes. Wie viele Leute, als sie im Todesbett lagen, haben sie den Namen ihrer Freundin gerufen. Wal-iyadu billah. Sogar hörten wir von Leuten, sie haben ein Lied gesungen zum Zeitpunkt ihres Todes. Allah, er wird dich mit dem von dieser Erde gehen lassen, das du am meisten geliebt hast. Und wenn es die Musik war, dann bitte. dann stirb mit irgendein Rapplied, welches auch immer du magst. Und wenn es deine Freundin war, für die du alles getan hast und wegen der du die Religion verlassen hast, dann stirb mit dem Namen deiner Freundin. Und wenn es deine Arbeit war, für die du alles gelassen hast, dann stirb, indem du sagst 50 Euro, 100 Euro. Aber nein, die Besten unter uns sind diejenigen, die La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sagen und so die Dunya verlassen. Wer so die Dunya verlässt, den öffnet Allah eine Tür zum Paradies. Möge Allah uns unter diesen Dienern machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur mit diesen Worten La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sterben lassen. Liebe Geschwister, wir haben in diesem nützlichen Büchlein angefangen. Und Alhamdulillah sind wir jetzt momentan bis zur Frage 40 angekommen. Und dieses Buch vermittelt uns, wie wir gelernt haben, in Frage-Antwort-Form, wie unsere Religion zu verstehen ist. Und unsere Religion ist eine Religion des Beweises. Daher wisset, liebe Geschwister, lasst euch nicht von jemand etwas sagen, der sagt, ich habe etwas mal gehört über diese Religion. Oder mein Vater oder mein Opa sagen über diese Religion, denn mein Vater war 6-mal beim Hajj, also sollte er es wissen. Nein. Unsere Religion ist die Religion des Beweises. Wenn du etwas sagen möchtest in der Religion, dann darfst du dieses nur tun mit einem Beweis. Alhamdulillah, das ist leicht. Stellt euch vor, unsere Religion wäre so, dass jeder mal seine Meinung sagen könnte. Wo würden wir zum Schluss enden, liebe Geschwister? Aber Alhamdulillah, alles, was wir sagen, muss eine Grundlage im Buche Allahs, bedeutet der Koran, und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verankert sein. Ist dieses weder im Koran noch in der Sunna zu finden, so hast du dieses, woher? Aus deinem Kopf. Und wir brauchen das nicht. Wir brauchen das nicht, liebe Geschwister, sondern wir möchten immer sagen, Allah sagt, sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagt, und die Besten aller Generationen, wer sind sie? Die Salaf. Sie sind diejenigen, die uns die Religion übermittelt haben. Ich lache. Wallahi al-Azim. Schaut mal, liebe Geschwister, ihr kennt auch die Diskussion in den Medien. Es gibt Leute, die nennen uns Salafisten. Wallahi al-Azim, erstmal haben wir uns selber niemals so genannt. Nummer eins. Nummer zwei, warum sie uns so nennen, ist klar, weil sie wollen, wen von wen spalten, die praktizierenden Muslime von den nicht praktizierenden Muslimen. Das heißt, jeder, der für seine Religion einsteht, in ihren Augen ist ein Salafist. Und ich habe es schon mal gesagt, und wallahi al-azim, ich bin bereit, wenn sich alle Politiker miteinander vereinen, in ganz Deutschland, wir laden sie herzlichst ein in die Sahaba-Moschee, und sie können mit uns diskutieren, was der Weg der Salaf bedeutet. Und ich sage euch eins im Vorweg, sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, was Salafismus bedeutet. Aber jeder nimmt es in den was? In den Mund. Damit es aussieht, als ob dieses ein gefährliches, böses Wort ist. Letztens stand hier ein Mann vor der Haustür bei uns, vor der Moschee. Ich habe ein paar Worte mit ihm gesprochen. Er war leicht angetrunken, aber er hat sehr gut mit mir geredet. Auf jeden Fall, das war bevor die Kundgebung hier war, als diese Nazis hergekommen sind, um ihre verdorbenen Aktivitäten auszuüben. Möge Allah sie für das zur Rechenschaft ziehen, was in ihren Herzen ist. Auf jeden Fall, dieser Mann stand davor und ich rede mit ihm und er sagte zu mir, ich werde auf eurer Seite sein. Ich sage zu ihm, schön, wir freuen uns, dass Sie auf unserer Seite sind. Er sagte aber, Sie sollten eine Sache wissen, Sie mag ich aber auch nicht. Also er sagte mir, ich bin zwar auf Ihrer Seite, aber ich mag Sie nicht. Dann habe ich ihn gefragt, warum mögen Sie uns nicht? Dann sagte er, ich verstehe euer Buch nicht, den Koran, meint er. Ich habe gesagt, Alhamdulillah, ich kann Ihnen das erklären. Dann sagte er, ja, auf jeden Fall, die Salafisten. Ich habe ihm gesagt, schauen Sie mal, können Sie mir bitte sagen, was das Wort bedeutet? Er sagt, Sie sehen ja an mir, ich bin betrunken. Ich sage Ihnen so, Allah, bis jetzt haben Sie sehr gut mit mir geredet. Auf einmal sind Sie betrunken, weil er nicht weiß, was dieses Wort bedeutet. Weil er irgendwas in den Medien gehört hat, aufgeschnappt haben, wie jeder das tut, aber sie fragen nicht danach, was dieses Wort bedeutet. Hauptsächlich will man damit eine bestimmte praktizierende Gruppe von Muslimen klassifizieren, um mit den Fingern auf sie zu sagen, schau mal, die, die richtig den Hijab trägt, die sich richtig bedeckt, das ist eine Salafistin. Schau mal, der, der den Bart trägt, das ist ein Salafist. Und mittlerweile haben sie es geschafft, in der Gesellschaft so ein Bild hervorzurufen. Aber wir sagen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, danke für die Werbung. Danke für die Werbung. Wir könnten niemals die Werbung bei ARD zur besten Sendezeit bezahlen. Wisst ihr, was 10 oder 15 Sekunden kosten, Werbung zur besten Sendezeit? Das kostet Hunderttausende von Euro. Sie zahlen das mal für uns. Alhamdulillah, sie machen Werbung für uns. Und zum Schluss sagte der Verfassungsschutz, wir geben zu, die Zahl der Salafisten hat sich verdoppelt. Dankeschön. Und sie wird sich nicht nur verdoppeln, sie wird sich verdreifachen und vervierfachen, um Allah bestimmt, was er bestimmt, subhanahu wa ta'ala. Daher, liebe Geschwister, lasst diesen, hört diesen Wörter nicht zu. Früher haben sie gesagt, Wahhabiyya. Könnt ihr euch noch erinnern? Ganz früher. Nach Wahhabiyya kam was? Islamisten. Nach Islamisten in Amerika? Terroristen. Und nach Terroristen jetzt Salafisten. Diese Wörter, die sind heute da und morgen verschwinden sie wieder. Aber du musst gestern da sein, heute da sein und bis zum Tod dabei sein. Das ist der Unterschied. Liebe Geschwister, möge Allah Azza wa Jal uns befestigen. Liebe Geschwister, wir sind beim Thema Iman, das Herz des Islam. Und jeder von uns sollte dieses Thema richtig lernen, damit er weiß, was er als Muslim als wertvollen Schatz in seinem Herzen trägt. Aber der Iman, der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, der ist unter den Leuten nur sehr schwammig bekannt. Dieser Begriff Iman ist sehr, sehr schwammig bekannt. Du wirst heute Leute sehen, er sagt dir, Wallahi, ich glaube an Allah. Aber du siehst, dass er weder betet, noch fastet, noch die Zakat bezahlt, noch ist er zum Hajj gepilgert, aber nach seiner Ansicht ist er gläubig. Das ist seine Ansicht. Wir sagen, wir haben eine Religion des Beweises. Und der Iman, der Glaube, sollte folgender Glaube sein, so wie er, wer ihn definiert hat. Hä? Wer hat ihn definiert für uns? Na, Allah und sein Gesandter. Allah und sein Gesandter. Einer kam einmal zu mir, er sagte, schau mal, wir als Muslime, wir brauchen nicht den Islam nach außen zu praktizieren. Es reicht, dass wir Muslime im Herzen sind. Muslime im Herzen. Wenn wir nur Muslime im Herzen sein sollten, warum ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rausgegangen und hat den Leuten diese Religion vorgestellt? Er hätte es sich leicht machen können, oder? Er hätte all die Kriege nicht führen müssen. Und er hätte all diese Strapazen nicht auf sich nehmen müssen, weil hätten die Qurayshiten das akzeptiert, dass er gesagt hätte, okay, ich lasse diese Sache nur bei mir und ich rufe nicht dazu. Hätten sie es akzeptiert? Natürlich. Sie waren bereit, alles zu geben, den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, damit er nur mit was aufhört? Mit der Da'wah, mit dem Ruf zum Wege Allahs. Aber heute findest du Leute, der sagt dir, hauptsächlich im Herzen bist du ein richtiger, aber da musst du richtig Mu'min sein. Da musst du dann wirklich richtig Mu'min sein. Aber nach außen will er nicht den Islam praktizieren. Nein, der Islam, und wir haben den Iman definiert, den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Der Iman ist definiert. Was haben wir gesagt? Drei Punkte. Na? Man spricht die Shahada mit der Zunge aus. Mit der Zunge. Wenn du den Islam annimmst, sprichst du die Shahada mit der Zunge aus. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er zu den Götzendienern rausgegangen ist, am Anfang der Botschaft, er sagte, Qulu, la ilaha illallah, tuflihu. Qulu, was? Sprich, mit was? Mit der Zunge. Qulu, la ilaha illallah, tuflihu. Sprich, la ilaha illallah, und ihr werdet erfolgreich sein. Was ist der zweite Punkt? Dass du La ilaha illallah, was du mit der Zunge gesprochen hast, in deinem Herzen verinnerlichst. Schaut mal, das was du gesprochen hast, hast du auch in deinem Herzen was? Verinnerlicht. Frage, wenn ich es mit der Zunge spreche, aber nicht im Herzen verinnerliche, habe ich den Iman? Antwort. Ja oder nein? Natürlich nein. Ja, das ist die Sache. Warum sagst du La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Weil er danach leben möchte, sagt er dir. Aber frage, wo lebst du danach? Wie lebst du danach? Wo zeigt sich, dass du ein Muslim bist, wie Allah und sein Gesandter ihn definiert haben? Das ist ein Unterschied. Es geht nicht darum, dass wir uns aussuchen, wie wir glauben möchten, liebe Geschwister, sondern der Glaube ist uns vorgegeben worden. Oder denkt ihr, Allah hat diese Religion für alle Menschen bestimmt, bis zum Ende der Zeit, ohne dass er uns gesagt hat, wie wir praktizieren sollen? Hasha. Was schreiben sie Allah subhanahu wa ta'ala zu? Und zum Iman gehören auch die, als dritten Punkt, die Bestätigung dessen, was du gesagt hast und im Herzen verinnerlicht hast, indem du dieses mit Taten übersetzt. Leicht. Leicht. Wallahi al-Azim, leicht. Jetzt ist die Bestätigung dessen, was du gesagt und verinnerlicht hast, mit Taten. Jetzt wollen wir das Gebet sehen. Jetzt wollen wir sehen, dass du fastest. Jetzt wollen wir sehen, dass du zum Hasch pilgerst. Und. Das sind die Taten, die äußerlichen Taten, liebe Geschwister. Und wisse, wenn du etwas auch mit der Zunge sprichst, du sagst La ilaha illallah, wenn du das nicht im Herzen verinnerlichst, werden dir deine Taten was nützen? Antwort? Antwort? Nein. Denn wer macht auch Taten? Die? Die Heuchler. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Wenn die Heuchler, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu dir kommen, und sie werden kommen, dann sagen sie dir, wir bezeugen, dass du, was? Der Gesandte Allahs bist. Haben sie das gesprochen mit der Zunge? Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah weiß, dass du der Gesandte Allahs bist. Wallahu yashhad innal munafiqina lakadibun. Und Allah weiß und bezeugt, dass diese Munafiqun, diese Heuchler, was? Lügner sind. Sie haben es ausgesprochen mit der Zunge. Aber das, was sie ausgesprochen haben mit der Zunge, haben sie nicht im Herzen verinnerlicht. Und demnach haben ihre Taten ihnen genützt? Antwort? Nein. Obwohl sie die besten Taten gemacht haben. Sie haben hinter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebetet. Sie haben gefastet. Und sie haben sogar den Dschihad vollzogen mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, die besten Taten, aber es hat ihnen nichts genützt. Sie sind trotzdem wo? Am tiefsten Grund des Höllenfeuers. Warum? Weil was nicht miteinander gestimmt hat? Sie haben es gesagt, aber im Herzen haben sie nicht danach gelebt. Sie haben es nicht verinnerlicht im Herzen und mit Taten schon gar nicht bestätigt. Deswegen sollte es uns Angst machen, liebe Geschwister, dass wir zu denjenigen gehören, die mit der Zunge etwas sagen, aber nicht tun. Ja, ayyuha alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda Allah, an taqulu ma la taf'alun. O ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Höchst hassenswert. Bei Allah, welch gewaltige Sünde bei Allah, ist es, dass ihr etwas sagt, was ihr nicht tut. Subhanallah al-Azim. Deswegen wisse, wenn du etwas mit der Zunge aussprichst, aber es nicht tust, so wird es nicht von dir angenommen. Wenn du etwas mit der Zunge, du sagst jetzt, ich bete. Aber wenn du nicht betest, dann was? Kriegst du das Gebet belohnt? Antwort? Nein. Ich faste. Ach, ich werde fasten. Ja, ich werde fasten. Wo ist dein Fasten? Wann? Kurz vorm Tod? Kurz vorm Tod wirst du dir wünschen, dass du nur einen Tag zurückkehren kannst auf die Erde, damit du nur einen guten Tag machst. Subhanallah. Aber du hast deine Zeit gehabt. Deswegen, liebe Geschwister, das ist so ein wichtiges Thema. Der Iman, dass wir uns richtig damit beschäftigen müssen. Es wird hier die Frage gestellt und wir haben sie eigentlich schon behandelt. Deswegen, liebe Geschwister, gehe ich nur ganz kurz darauf ein. Der Autor fragt: Ma dalil ala an al-iman yashmal ad-din kullu? Was ist der Beweis dafür, dass der Iman, das Wort Iman, die gesamte Religion meint? Wo ist der Beweis, dass das Wort Iman die gesamte Religion meint? Wir wissen ja, es gibt drei Stufen. Es gibt den Islam, den Iman und den Ihsan. Wir haben gesagt, Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, Inna dina inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Meint der Islam hier alles, auch den Iman? Antwort? Ja. Er vereint hier alles. Das heißt, wir haben gelernt, wenn Islam alleine steht oder Iman alleine steht, dann meinen sie die gesamte Religion. Das haben wir schon erklärt und wir haben auch die Beweise dafür gegeben. Deswegen gehe ich nicht näher darauf ein, liebe Geschwister, sondern wir gehen jetzt weiter zur Frage 41. Möge Allah Azza wa Jal uns die Kraft geben, dieses wertvolle Büchlein zu studieren. Der Autor fragt: Ma dalil ala ta'rif al-iman bil arkan as-sitta 'ind at-tafsir? Was ist der Beweis dafür, dass der Iman sechs Säulen beinhaltet? Was ist der Beweis dafür, dass der Iman sechs Säulen beinhaltet? Wir haben gesagt, der Iman ist das, wonach wir gefragt werden, liebe Geschwister. Deswegen hat der Iman Voraussetzungen. Er hat Säulen. Diese Säulen müssen wir verinnerlichen. Ansonsten haben wir keinen Iman. Tayyib, wer nennt mir die sechs Säulen des Iman? Jeder darf eine nennen, inshallah. Al-Iman billah, der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Dann der Glaube an den Gesandten. Oder an die Gesandten? An die Gesandten, sehr gut. Nicht nur der Glaube an den Gesandten, sondern der Glaube an die Gesandten. Drittens, der Glaube an die Engel. Sehr gut. Bilal? Der Glaube an den Tag der Auferstehung. Sehr gut. Der Glaube an die Bücher. Der Glaube an die Bücher. Jetzt haben wir fünf. Weiter? Tfadda? Die Engel. Haben wir? Du liebst die Engel sehr, deswegen erwähnst du sie zwei. Abdullah? Der Glaube an die Feuerbestimmung, sind sie gut oder schlecht? Sehr gut. Der Glaube an die Vorherbestimmung, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Das sind die sechs Säulen des Iman. Tayyip, wisst ihr, was verwunderlich ist? Eine Person hat einmal einen Unterricht gemacht. In einer Moschee. Dann sagte er am Ende des Unterrichts, und er hat über die Engel gesprochen, er ist sich gar nicht gewiss, ob es die Engel wirklich gibt. Frage. Hat er den Glaube an Allah verinnerlicht? Antwort? Hat er? Ich stelle nochmal die Frage. Denn so kann man sich auch testen, ob man weiß, ob man dieses verstanden hat. Hat er den Glaube an Allah verinnerlicht? Antwort, Abu Bakr? Nein. Warum nicht? Weil Allah sagt, dass es die Engel gibt. Sehr gut. Weil Allah selber im Koran sagt, es gibt die Engel. Wie kann er sagen, er glaubt nicht an die Engel oder er zweifelt daran, wo wer das bestätigt hat? Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, sagen die Gelehrten, wenn du eine Sache vom Iman leugnest, hast du den gesamten Iman geleugnet. Taib, einer sagt dir jetzt, ich glaube nicht an den Tag der Wiederauferstehung. Glaubt ihr an Allah? Antwort? Nein. Allah sagt uns doch, dass es den Tag der Auferstehung gibt. Wenn einer sagt, ich glaube nicht an den gesamten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann hat er kein Iman. Deswegen sollten wir das verstehen. Eine einzige Säule zu leugnen, bedeutet, dass du was? Alle Säulen geleugnet hast. Heute gibt es Leute, die heißen Al-Quraniyun. Habt ihr von ihnen gehört? Al-Quraniyun. Der kommt und sagt dir, für mich ist nur der Koran maßgeblich, aber nicht die Sunna. Weil die gesamte Sunna ist gefälscht. Oder ein Bruchteil ist authentisch. Je nachdem, die unterscheiden sich auch. Erstmal, liebe Geschwister, sollten wir das verstehen. Im Zusammenhang dieser Grundlage, die wir jetzt gelernt haben. Diese Person, der sagt, ich glaube nur an das Wort Allahs, hat was geleugnet? Na? hat was geleugnet? Wen hat er geleugnet in erster Linie? Wenn er sagt, er glaubt nur an das Buch Allahs. Bilal? Er hat Allah subhanahu wa ta'ala verleugnet. Warum? Weil Allah selber im Koran sagt, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Was euch der Gesandte gibt, wer sagt das? Allah. Was euch der Gesandte gibt, das nimmt, bedeutet seine Sunna. Und was er euch verbietet, dessen enthaltet euch und fürchtet Allah, Allah ist streng im Bestrafen. Das bedeutet, wenn Allah uns sagt, wir sollen die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nehmen, dann deswegen, weil es sie nicht mehr gibt. Hat Allah vergessen, dass es die Sunna irgendwann nicht mehr geben wird? A'udhu billah. Gepriesen sei Allah. Was es für Leute gibt, die leider keine Barmherzigkeit von Allah bekommen haben, liebe Geschwister. Allah, der uns sagt, die Sunna, und er sagt uns zigmal im Koran, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, und gehorcht Allah und seinen Gesandten. Ja, warum sagt Allah uns das? Damit wir sagen, die Sunna ist heute nicht mehr maßgeblich? Oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, وَمَنْ يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ Allah. Und wer den Gesandten gehorcht, ja, in dem, was er uns gesagt hat, wo ist das denn aufgezeichnet, was er uns gesagt hat? Gibt es ein Hadith im Koran? Frage. Gibt es ein Hadith im Koran? قال النبي im Koran. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن. Gibt es so ein Hadith im Koran? Antwort. Also wo ist die Sunna? Wer hat sie festgehalten? Wer hat sie festgehalten? Die Sahaba radiallahu anhu. Sie haben doch die Sunna gesammelt und das weitergegeben, liebe Geschwister. Deswegen, diese Sunna ist doch da. Warum brauchen wir die Sunna? Damit wir was verstehen? Den Koran. Ohne die Sunna könnten wir den Koran nicht verstehen. Tayyib, wenn wir ohne die Sunna den Koran nicht verstehen könnten, dann die Frage, muss Allah die Sunna schützen? Antwort. Muss Allah die Sunna schützen? Nee, ich meine, muss Allah die Sunna schützen? Nein. Antwort ja. Weil wenn Allah die Sunna nicht schützt, könnten wir den Koran nicht verstehen. Aber Allah hat uns befohlen, dass wir diese Religion praktizieren. Natürlich. Sonst könnten wir am Tage der Auferstehung kommen zu Allah und könnten sagen, ja Allah, wir wollten die Religion praktizieren, aber wir wussten nicht, was dieses und jenes im Buch Allahs macht. Richtig? Dann hätten wir eine Entschuldigung. Aber wir haben keine Entschuldigung. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vollendet, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe euch eure Religion vollendet, bedeutet, da passt nichts mehr rein. Sie ist vollendet, die Religion. Und noch mehr, Allah hat uns gesagt, dass er diese Religion schützt. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu la hafidun. Wir haben diese Ermahnung, bedeutet Koran und Sunna, herabgesandt und wir werden es behüten, bewahren. Müssen Koran und Sunna zusammen bewahrt werden, damit wir sie verstehen? Antwort, natürlich. Wie kann es dann Leute geben, die dir sagen heute, ja, und die Sunna, und was ist heute überhaupt noch authentisch? Diese Leute, wallahi al-azim, wissen eine Sache. Entweder sind sie sehr, sehr unwissend, weil sie diese Grundlage gerade nicht gelernt haben, die wir gerade erklärt haben. Oder sie sind ganz raffinierte Leute. Sie wollen was in die Herzen der Menschen bringen? Zweifel. Dass sie nur noch am Koran. Dann fragen wir uns, diese Koraniyun, sie beten ja auch. Dann fragen wir ihn, wo steht, dass du deine Hände heben sollst in den Stellen des Gebetes? Wo? Wo steht das? Wo steht im Buche Allahs, wie viel Rak'a du betest? Ob du Fajr-Gebet 2 Rak'a betest, oder Dhuhr-Gebet 4, oder Asr-Gebet 4, oder Maghrib-Gebet 3, oder Isha-Gebet 4. Bring uns den Beweis, Abu Beweis. Bring uns den Beweis. Wie betest du überhaupt, wenn du die Sunna nicht akzeptierst? Na, ein paar Hadithe akzeptierst. Ach so, also, dann heißt es, du nimmst die, die dir gefallen, und du lässt die weg, die dir nicht gefallen. Und das sind Leute, die ernsthaft die Religion praktizieren wollen oder die mit der Religion spielen. Antwort, das sind Leute, die mit der Religion spielen. Möge Allah Azza wa Jal uns befestigen. Liebe Geschwister, damit haben wir die sechs Säulen des Iman genannt und wir werden heute inshallah ta'ala über die erste Säule sprechen. Ma ma'na al-Iman billah azza wa jal. Was bedeutet der Glaube am Allah subhanahu wa ta'ala? Jeder Muslim ist davon überzeugt, dass es nur einen einzigen Anbetungswürdigen gibt. Und das ist Allah. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Weltenbewohner. Er ist derjenige, der alles erschaffen hat, was wir kennen und was wir nicht kennen. Und vor ihm war nichts da gewesen. Weder Raum, noch Zeit, noch irgendein Geschöpf. Allah huwa al-awwal. Allah ist der Erste. Vor Allah war etwas oder nichts. Hä? War Allah schon immer da? Antwort? Ja. Aber Frage, waren die Geschöpfe schon immer da? Antwort? Nein. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala war immer da, vor ihm ist nichts. Und Allah wird immer da sein, nach ihm ist nichts. Aber vor den Geschöpfen, wer war da? Allah. Das heißt, die Geschöpfe kamen irgendwann nach einer Zeit, wo Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass er sie erschaffen wird. Aber wenn die Geschöpfe das ausführen, was Allah von ihnen verlangt, werden sie für ewig leben. Möge Allah azza wa jal uns nur eine Heimstätte, das Paradies geben, für immer und ewig. Ja, wallah, wisst ihr, was das heißt, für ewig zu leben? Das heißt, es gibt keinen Tod mehr. Es gibt keinen Tod mehr danach. Schaut mal hier, was lässt dein Leben nicht voll in Genuss tragen, dass du weißt, irgendwann stirbst du. Und das macht dir ein beklemmendes Gefühl. Das heißt, der Genuss ist nicht wirklich 100%. Aber stell dir vor, du bist im Paradies und du weißt, es gibt keinen Tod mehr. Was für ein Gefühl. Welches Leben, das ist das wahre Leben. Wallahi, das ist das wahre Leben. Hier kann irgendeiner kommen, du läufst gerade, irgendeiner, der, keine Ahnung, schlechte Laune hat, dann nimmt er eine Schlange, puff, und zieht sie dir über den Kopf und du stirbst. Da bist du wegen so jemandem gestorben. Subhanallah, schaut mal. Was für ein Ende. Aber im Paradies, liebe Geschwister, gibt es keinen Tod mehr. Und das ist das Schönste, was ein Muslim immer in seinem Herzen verinnerlichen sollte. Der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder Muslim weiß, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Gibt es Götter, die von Menschen angebetet werden, außer Allah? Von Menschen. Aufpassen auf meine Frage. Na? Ja. Es gibt welche. Die Menschen beten alles an. Sie beten Propheten an. Sie beten Engel an. Sie beten Himmelskörper an. Die Sonne, den Mond, die Sterne. Alles wird angebetet bei diesen Menschen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der Muslim aber, er sagt, ich bin doch nicht ein Jahil. Warum soll ich das anbeten, was Allah erschaffen hat, wo ich doch wen anbeten kann? Denjenigen, der es erschaffen hat. Weil der Muslim ist nicht unwissend. Ja, eine Frage. Wer hat das Feuer erschaffen? Allah. Wer hat die Sonne erschaffen? Allah. Und das ist unser Glaube, schaut mal, subhanallah al-Azim. Ich mache dieses Beispiel, weil es einfach ist. Wenn du zu den Menschen heute gehst und du sagst ihnen, schau mal, nein, wir nehmen, wir sind nur der Adel iPhone. Nein. Was ist das? Ihr wisst Bescheid. Was ist das? Taib. Allahumma barik. Mashallah, wenn man das selber besitzt. Aber wenn es für andere ist, Allahumma barik. Allahumma barik. Dieses iPhone, kommt das von alleine? Wer sagt ja? Hat sich das von alleine erschaffen? Was sagt ihr? Sagt ihr nein? Taib, okay. Wenn dieses kleine iPhone, wie lang ist das? Ja, es gibt sogar Leute, ich denke, die kennen sogar die Maßen. Das ist vielleicht 10 cm groß. Dieses kleine Geschöpf ist nicht von alleine gekommen. Aber die Leute behaupten, das gesamte Universum ist von alleine gekommen. Allahu Akbar. Deswegen merkt euch eine Ayah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun. Sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen oder sind sie selber der Erschaffer? Eine Frage, welche Möglichkeiten gibt es, wie wir auf diese Welt gekommen sind? Die Menschen, ich mache es euch einfach, die diskutieren drei Möglichkeiten. Entweder sind wir durch Zufall gekommen. Bedeutet, Hassan hat an einem sonnigen Tag gesagt, heute möchte ich einfach auf die Welt kommen. Und dann plötzlich flog der Kopf von Hassan, der Körper von Hassan, die Beine von Hassan und alles hat sich zusammengefügt und dann war Hassan da. Frage, derjenige, der das sagt, Nervenklinik oder nicht? Ja oder nein? Bornhöfer sogar, für ganz schwere Fälle. Ja, aber ich will euch nur sagen, dass manche Leute gar nicht über ihre Theorien nachdenken, liebe Geschwister. Aber wir machen das nicht, um uns über die Leute lustig zu machen, sondern wir wollen einfach nur, dass sie einfach mal aufstehen. Weil sie haben niemals über diese Sache nachgedacht, obwohl es das Wichtigste ist in ihrem Leben. Die erste Theorie können wir streichen? Können wir streichen. Daib. Zweite Theorie, du hast dich aus dem Nichts erschaffen. Ich möchte euch das erklären, weil das ist schwer zu verstehen. Du bist nicht da, aber hast dich erschaffen. Geht oder nicht? Antwort? Nein. Dann bleibt nur eine Möglichkeit. Allahu khaliqu kulli shay. Wie Allah im Koran sagt, Allah ist der Erschaffer von allem. Es gibt keine andere Möglichkeit. Tut mir leid. Ich weiß, dass manche eine andere Möglichkeit erstreben würden, aber es gibt keine. Und diese ganzen Theorien, mit denen man dir kommt heute, Urstein und Knall und Ball und Schall und Wall, dann sagen wir nur eine Sache. Damit etwas passieren kann, muss doch etwas da sein. Aber wenn nichts da ist, wie soll etwas passieren? Dann sagt er, ja, aber es ist doch was da. Dann sagen wir ihm, woher? Ja, von da. Okay, woher ist das? Von da. Wir spielen das Spiel so lange, bis ihm langweilig wird. Dann sagt er irgendwann, ja, so einfach erschaffen. Jetzt hat er wieder gesagt, aus dem Nichts. Richtig? Geht oder geht nicht? Sogar in diesem Land sagt man, von nichts kommt nichts. Das ist nicht für uns der Beweis. Ich will nur den Beweis, den Sie bringen, selber gegen Sie bringen. Von nichts kommt nichts. Also wenn nichts da war, wie soll etwas kommen? Daher, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. Wenn es im Himmel und in den Erden andere Götter geben würde außer Allah, dann würden sie ineinander zusammenbrechen. Ist doch klar. Ein Gott ist stark und der andere Gott ist stark. Der möchte dieses und der möchte jenes. Also was passiert? Es gibt einen Streit und wer leidet darunter? Die Geschöpfe. Gibt es aber so etwas? Wallahi al-Azim, schaut mal die Leute selber in ihrer Dunya, in diesem Leben. Wie viele Verteidigungsminister gibt es? Richtig Verteidigungsminister. Ich meine nicht stellvertretend. Einen einzigen. Habt ihr irgendeinen Job gesehen? Zwei Präsidenten? Antwort. Wenn sie das in der Dunya... Warum nicht zwei Präsidenten? Weil, was würde passieren? Uneinig. Und es würde nie zu einer Entscheidung kommen. Oder seltener zu einer Entscheidung kommen. Wenn man das in der Dunya versteht, dann nicht in viel größeren, gigantischeren Sphären, liebe Geschwister, Sphären, die wir uns gar nicht vorstellen können. Allah subhanahu wa ta'ala. Wer soll da sein, der ihm das Wasser reicht? Allahu Akbar. Wenn wir wissen, dass Allah Azza wa Jal die Himmel und die Erden erschaffen hat und das sind wahrlich gewaltige Geschöpfe und wir haben nur einen Bruchteil dieser Geschöpfe gesehen, derjenige, der diese Sachen erschafft, wird er gewaltiger sein als die Sachen, die er erschafft, antworten. Ja, natürlich. Jeder, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas erschafft, diese Sache kann niemals die Gewaltigkeit besitzen wie Allah subhanahu wa ta'ala selber. Das bedeutet, überlegt mal, welches Ausmaß, welches gigantische Ausmaß Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und mit diesem Herrn legen sich die Leute an. Deswegen, liebe Geschwister, diese Sachen fallen weg. Der Muslim glaubt daran. Es gibt nur einen einzigen Herrn. Und dieser Herr war schon immer da. Vor ihm kommt nichts und nach ihm kommt nichts. Anders als die Geschöpfe. Sie haben einen Anfang. Den Anfang, den Allah Azza wa Jal für sie bestimmt hat. Sie haben einen Anfang. Aber Allah subhanahu wa ta'ala war schon immer da, wie er uns subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Huwal awwalu wal akhir. هو الأول والآخر. Er ist der, der Erste und der Letzte. Der Letzte. Das heißt, vor ihm war nichts da und nach ihm kommt nichts, subhanahu wa ta'ala. Das sind Dinge, die wir über Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, wissen müssen. Ein kleines Kind muss dieses wissen, damit er von Anfang an die richtige Aqidah hat. Allah Azza wa Jal, er ist der einzige Herr. Er hat sich keine Kinder genommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah Az-Zumar, لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. Wenn Allah sich Kinder nehmen wollte, dann hätte er sich von seiner Schöpfung genommen, wen auch immer er wollte. Aber Allah braucht keine Kinder, weil Allah ist nicht wie seine Schöpfung. Natürlich, wir erfreuen uns an einer Frau, wir erfreuen uns an unseren Kindern. Allah braucht dieses nicht, denn Allah ist nicht wie seine Schöpfung. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Schöpfer. Und das vergessen viele Leute. Also schreiben sie Allah einen Sohn zu. Und derjenige, der einen Sohn hat, natürlich, was ist wahrscheinlich, dass er ebenfalls hat? Eine Frau. Wal'iyadu billah. Und derjenige, der einen Sohn hat, man macht einen Vergleich immer zwischen dem Sohn und dem Vater. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, Allah hätte sich einen Sohn genommen. Wal'iyadu billah. Warum einen Sohn? Warum nicht fünf? Warum nicht zehn? Wenn Allah Kinder liebt und erhaben ist er über das, was sie behauptet, warum nur ein Kind? Warum nicht fünf? Oder zehn? Oder 15? Deswegen, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jalla, er hat uns gesagt im Koran, dass er subhanahu wa ta'ala keine Kinder sich genommen hat. قل هو الله أحد برا الله لم يلد ولم يولد نعم ولم يكن كفوا أحد نعم ما شاء الله روح طلب أمبول. Diese Sache muss jeder Muslim wissen. Allah ist ein einziger. Subhanahu wa ta'ala. Er zeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Gepriesen sei Allah. Er zeugt nicht und wurde nicht erzeugt. Wenn Allah eine Sache erschaffen will, dann sagt er, sei und so wird es. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat keine Frau, wal'iyadu billah. Sondern Allah bestimmt für sich, was er will und ihm gehören die Schätze der Himmel und der Erde. Nichts ist Allah subhanahu wa ta'ala gleich. Allah azza wa jal ist ein einziger. Das muss erstmal jeder Muslim wissen. Liebe Geschwister, nicht, dass er Zweifel bekommen durch Leute, die selber im Zweifel sind.